Wenn du nur willst, führst du eine Veränderung herbei. Doch wenn du weiter untätig bist, ist man jede Chance vorbei. Handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden. Es sei, warum siehst du nur zu? Deine eigene Schuld schiebst du anderen in die Schuh. Dein Land, als blühte es, was ist davon geblieben? Wo sind die ganzen Menschen, die ihr Vaterland lieben? Nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden, handeln und nicht reden.